Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den September vom anarchistischen Radio Berlin. Wow. Ach ja, stimmt. Ihr hört gerade nicht irgendeinen libertären Podcast mit dem Rückblick auf den September. Nein, sondern die 60. Ausgabe des libertären Podcasts. Und damit feiert das A-Radio Berlin zumindest als Podcastgruppe den 5. Geburtstag. Wen das jetzt nostalgisch stimmt, die Möglichkeit zur Zeitreise bietet ihr unser Archiv unter aradio.blogsport.de/libertärer-podcast. Da findet ihr zum Beispiel die erste Ausgabe. Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres libertären Radio-Podcasts. Wir steigen einfach mal direkt ein. Aber gut, so wohl wir uns mit unserer Arbeit auch fühlen mögen, und vielleicht freut ihr euch ja auch ein bisschen, aber eigentlich ist uns im Hinblick auf den vergangenen September nicht wirklich zum Feiern zumute. Denn unter anderem wurde in der Bundesrepublik Deutschland mal wieder der Bundestag gewählt. Und wie ihr sicher nicht erst hier erfahren habt, hat die AfD dabei 12,6% bekommen und ist drittstärkste Partei. Nicht überraschend, aber gründlich scheiße. Auch nicht überraschend ist die Erkenntnis, dass besonders weiße, biodeutsche Männer die AfD gewählt haben, besonders dann, wenn sie überdurchschnittlich viel von anderen weißen, biodeutschen Männern umgeben sind. Und während sich diesmal schon pünktlich noch nicht detonierte Weltkriegsbomben in deutschen Metropolen melden, sich manche Person vielleicht fragt, ob noch Zeit für Workshops zu kritischer Männlichkeit und kritischem Weißsein ist, oder ob Arbeit an der Basis hierzulande dann in der Mehrzahl doch einfach nur Kampfsport und Baseballschläger beinhalten muss, bleibt für uns eigentlich erstmal nur eines klar. Antifa bleibt Handarbeit und muss unseren Alltag fortwährend bestimmen. Und wir wollen das auch mindestens die nächsten 5 Jahre, so gut wir das als Radiokollektiv können, tun und andere dabei unterstützen. Ob sich die bürgerlichen Medien jetzt an uns anschmiegen wollen oder nicht. Wir bieten euch hiermit auf jeden Fall nach wie vor an, euch bei uns zu beteiligen und oder mit uns in Kontakt zu treten, wenn ihr etwas mitteilen wollt, Kritik oder Feedback habt. Unsere E-Mail-Adresse ist aradio-berlin@riser.net. Der Blog könnte schon länger mal aufgemotzt werden, findet sich aber immer noch unter aradio.blogsport.de und auf Twitter lautet unser Account aradio-berlin. So, jetzt aber zu den Themen von diesem Monatsrückblick. Als erstes gibt es unseren kurzen Nachrichtenüberblick, gefolgt von einem Beitrag über den aktuellen stadtpolitischen Kampf in Berlin. Dann haben wir einen Bericht zu den libertären Tagen in Dresden, ein Interview zu Ende Gelände, einen kurzen Hinweis auf die Kampagne von Libcom und Wo herrscht Anarchie fehlt natürlich auch nicht. Sowie ein neues Beispiel zum Thema Alltagssolidarität. Da freuen wir uns übrigens nach wie vor über ZuhörerInnen-Einsendungen. Und zum Abschluss gibt es da noch einen Linktipp. Nun zu unserer Auswahl an Nachrichten aus dem letzten Monat. Thema Wahlen. In Katalonien, im Osten des spanischen Staatsgebiets, geht es ziemlich hart her. Dort hat die semi-autonome katalonische Regionalregierung ein Unabhängigkeitsreferendum durchgeführt, trotz massiver Repression und Polizeigewalt. Demnach sind 90% der Personen, die es geschafft haben, ihre Stimme abzugeben, für eine Abspaltung der Region vom spanischen Staat. Da es sich hier um ein größeres, komplexes Thema handelt, das wir noch nicht richtig behandeln konnten, belassen wir es bei der Neuigkeit und verweisen erstmal auf ein Interview, das unsere Freunde von The Final Straw geführt haben und das tiefer in die Komplexität des Themas einsteigt, in englischer Sprache. Link dazu auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Weiter östlich, im irakischen Teil Kurdistans, haben derweil auch über 90% der WählerInnen für eine Unabhängigkeit gestimmt. Die Abstimmungsergebnisse hierzulande haben wir ja schon erwähnt. Das einzig Schöne, was wir da noch erkennen konnten, waren die zahlreichen Demos am Wahlabend, zum Beispiel in Berlin mit über 1000 Leuten, welche die Nazis für Deutschland bei ihrer Feier am Alexanderplatz störten. Ganz Berlin hasst die AfD! Ganz Berlin hasst die AfD! Aber genug der Wahlen. Kommen wir zur weitaus öfter auftretenden Interaktion zwischen Leuten und den Staatsmächten, der Repression. In Bayern wurde tatsächlich jemand wegen Beamtenbeleidigung angezeigt, weil er Kops als Schnittloch bezeichnet hatte. Dieser Steilvorlage für satirische Bearbeitung und Empörung seitens der Lauchlobby widerstehen wir ausnahmsweise und widmen uns ernsteren Meldungen. So ist der Fall um Santiago Maldonado, welcher wohl vom argentinischen Staat verschwunden wurde, weiterhin ungeklärt. Der Druck auf die argentinische Regierung sollte also weiterhin durch Soli und andere Aktionen steigen. In Weißrussland scheint derzeit eine neue Repressionswelle loszugehen. Es kam in den letzten 2 Wochen zu mehreren Hausdurchsuchungen von Anarchistinnen. Auch wurden 2 Anarchistinnen festgenommen, denen das Verbrennen eines Wahlplakats vorgeworfen wird. Kirill Alexeev und Igor Makarevich. Weiterhin unterstützt das Anarchist Black Cross Belarus unter anderem 2 weitere Gefangene, die in den letzten 2 Monaten eingesperrt wurden. Den Antifaschisten Thomas Kowinski sowie Roman K., dem nach einer Banneraktion nun Sprengstoffbesitz vorgeworfen wird. Bessere Nachrichten erreichten uns aber aus Prag. Allen Angeklagten im Phoenix 1-Prozess wurde die Unschuldigkeit nun zugestanden. Jedoch ist es für Jubel noch zu früh, da die Staatsanwaltschaft schon Berufung eingelegt hat und weitere Prozesse folgen werden. Weiterhin haben unsere Freunde von Etnico Bandido, einem Infoshop-Kollektiv in Manila auf den Philippinen, uns einen Bericht über ihre antifaschistische Aktion geschickt, die sie am 21. September gemacht haben. An diesem Tag im Jahr 1972 verhängte der damalige Präsident Ferdinand Marcos den Ausnahmezustand, um den Widerstand der Bevölkerung niederzuschlagen. In Erinnerung daran organisierten Etnico Bandido einen Protest im Luneta Park, bei dem sie mit den obdachlosen BewohnerInnen des Parks Essen teilten, einen Umsonstmarkt und eine mobile Bücherei anboten. Ein weiterer Jahrestag aus dem letzten Monat war der 14. September, an welchem Pavlos Fissas, auch Killer Pi genannt, vor 4 Jahren von Faschus der Goldenen Morgenröte in Athen ermordet wurde. Es gab zahlreiche Demos zu seinem Gedenken. Auch gab es im September Hurricanes in unter anderem den USA, Mexiko und Puerto Rico, bei denen zahlreiche selbstorganisierte Hilfsbemühungen stattfanden. Hierfür wird auch an verschiedenen Stellen Geld gesammelt. Generell empfehlen wir euch sonst noch den anarchistischen Monatsrückblick von bodenfrost.wordpress.com und kommen jetzt zu unseren Beiträgen. Der stadtpolitische Kampf in Berlin setzte sich auch im September fort. 2 Höhepunkte haben wir für euch herausgenommen. Einmal eine Recht auf Stadt-Demo, die am 9. September stattfand, und dann die kurzzeitige Besetzung der Volksbühne. Auf der Demo, die von Kreuzberg bis Neukölln lief, kam es zu so vielen Redebeiträgen, dass wir hier nur eine kleine Auswahl unserer Favoriten präsentieren. So zum Beispiel aus dem Aufruf: Die Frage, wem gehört die Stadt, kann also nur praktisch beantwortet werden. Nicht vor Gericht, in Parlamenten oder in Hinterzimmern. Sie wird auf den Straßen und Plätzen dieser Stadt beantwortet. Ebenso in den belebten Häusern, deren Fluren und Höfen. In der Bahn, im Bus und in der Tram, wenn Securities und Kontrolleure einen von uns wegen Fahren ohne Tickets nerven. Sie werden beantwortet, wo Menschen sich zusammentun, um sich gegen die Verwertung ihres Lebensraums zu stellen und dafür zu kämpfen, selbstbestimmt zu leben. Die Antwort ist unser Handeln, dass es nicht bloß aus der Erkenntnis erwächst, dass die Herrschenden kein Interesse daran haben, für unsere Bedürfnisse einzustehen, sondern aus Überzeugung, dass wir das ohnehin besser können. Aus dieser Überzeugung erwachsen ganz unterschiedliche Formen des Widerstands. Sei es die momentane Besetzung wohnungsloser Kids und Aktivisten der ehemaligen Teppichfabrik in Berlin-Stralau, die inzwischen geräumt wurde, oder die Organisierung einer ganzen Hausgemeinschaft in der Zossener Straße 18, die die Kreuzberger Bezirksregierung drängte, das Vorkaufsrecht auszuüben. Sei es der Protest der Jugendlichen in den Jugendzentren Potze und Drugstore in Schöneberg gegen ihre Verdrängung, oder die Besetzung der Seniorinnen-Freizeitstelle Städte Stille Straße Pankow durch RentnerInnen. Vielfältig ist der Protest gegen Verdrängung schon jetzt. In der Utopie einer Stadt von unten soll diese Vielfalt Rechnung getragen werden, indem die Bedürfnisse der Einzelnen anstatt Renditeninteressen weniger der Maßstab für erfolgreiche Stadtpolitik sind. Oder auch diese schöne Kampfansage von Seiten der Riga 94. Hallo! Wir grüßen euch herzlich aus der Riga 94. Und da wir gerade nicht miteinander über links unten in den Meter kommunizieren können, freuen wir uns besonders, heute zusammen auf der Straße zu sein. Gerade mal ein knappes Jahr ist es her, dass ich Frank Henkel einen Namen machen konnte, indem er den kläglichen Versuch unternahm, die Kaderschmiede zu räumen. Mit Unterstützung von vielen, auch von euch, wurde die Drohung wahrgemacht, den Preis für diesen Angriff und die damit einhergehende Belagerung in die Höhe zu treiben, sodass nach wenigen Stunden das dezentrale Konzept die Straßen vieler Städte unsicher machte. Der neue Innensenator Andreas Geisel droht uns derzeit permanent damit, erst dann einen erneuten Angriff zu beginnen, wenn er sich sicher sein könne, als sicher vom Platz zu gehen. Das Konzept Gefahrengebiet wurde von Geisel bereits Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg wieder aus dem Methodenkoffer genommen. Aber Geisels Taktik ist eine etwas andere. Er unterrichtet seine Bullen darin, jede Kleingruppe zwischen Dorfplatz und Zellestraße konsequent zu belästigen und zu vertreiben. So stehen die Schweine jetzt jeden Abend seit ca. 2 Monaten mit 2 bis 5 Mann vor der Liebig 34, vor der Bäckerei und direkt vor unserer Haustür. Erst in den letzten kühlen Tagen haben sie ihren Griff etwas gelockert. Das ist für uns noch lange kein untragbarer Zustand und wir hoffen, dass ihr euch von diesen Einschüchterungsversuchen nicht nerven oder abdrängen lasst und trotzdem den Weg auf den Dorfplatz und in die in neuem Glanz erstrahlende Kaderschmiede findet. Tatsächlich fehlen uns aber nicht nur zündende Ideen, diese Einkesselung von innen heraus aufzubrechen, sondern wir glauben, dass es gerade nur möglich ist, die Bullen dauerhaft fertig zu machen, wenn der Druck von außen ausgeübt wird. Nach dem G20 in Hamburg und einem kleinen Sommerloch müssen wir erkennen, dass wir den Bullen keinen Atemzug mehr Zeit lassen sollten, sich hier in den Straßen auszubreiten. Seit einer ganzen Weile wissen wir, dass die städtische Wohnungsgesellschaft DGWO einen Kauf unseres Hauses in Erwägung zieht und Geisel wohl ein großer Fan von dieser Aussicht ist, da dann unsere Türen wohl regelmäßig mit Rechtssicherheit eingetreten werden können oder, wie Geisel schon angekündigt hat, entfernt werden können. Der Kauf der Riga 94 durch die Stadt wäre deshalb eine Vorbereitung der Eskalation. Uns soll einer der Kristallisationspunkte im Kampf für selbstbestimmte Räume genommen werden. Darüber hinaus ein Symbol für militanten Widerstand gegen die Stadt erreichen. Der Umstand, dass ein Senator anregt, mit einer dubiosen Briefkastenfirma wie der Lafon Investment Geschäfte zu machen, zeigt eindeutig die moralischen Abgründe, in denen sich dieser R2G-Senat bewegt. Wer auch immer dieses Haus sein Eigentum nennen sollte, es ist und bleibt unser Haus. Wir, die dort leben und kämpfen. Und es bleibt ein Stachel im System. Um das also an dieser Stelle noch einmal klarzustellen. Wir wohnen hier, wir bleiben hier. Und der Senat und die Bullen haben weder bei uns im Haus, noch auf der Straße, noch in unserem Leben irgendetwas zu suchen. Wir schließen uns den Aufrufen von Friedel 54 und des Bündnis gegen Zwangsräumungen an. Wir wollen keine Stadt für alle, keine Stadt der Bullen und Reichen, sondern eine Stadt von unten. Wir demonstrieren heute in klarer Abgrenzung zu Parteien, die wieder jeden Winkel mit ihren verlogenen Plakaten verunstaltet haben. Und wir demonstrieren gegen ihre handlangen Uniformen, die bei der Friedelräumung, beim G20-Gipfel und nicht zuletzt bei uns in der Straße gezeigt haben, dass der einzige Umgang mit ihnen darin bestehen kann, ihnen unseren Hass und unsere Wut entgegenzuschleudern. Kommt in den Nordkiez, wir brauchen eure Unterstützung. Lasst die Herrschenden und die Schweine wissen, dass ihre Arroganz einen Preis hat. Riga 94 ist und bleibt Risikokapital. Friedel 54 ist nicht vergessen. Am Ende der Demo kam dann auch noch folgende, wenig später zur Bekanntheit gelangende Gruppe zu Wort. Und jetzt gibt es einen Redebeitrag von der Operation Staub zu Glitzer. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wir sind der Meinung, dass die Menschen zu selten verstehen, dass dieser Kampf nicht nur um ihre Wohnung geht, sondern um viel mehr, sondern auch um all die Ateliers, um all die Orte, an denen wir unsere Stadt jeden Tag produzieren und selbst wieder erschaffen. Genau diese selbstgestaltenden Orte, die wir benutzen können, damit wir unsere eigene Stadt machen können, diese werden uns genommen. Denn wir, zum Beispiel, das beste Beispiel ist für uns das Theater. Und wir glauben, es wird Zeit, die gesamte Stadt zu einem Theater zu machen, damit das Theater zur Stadt wird. Wir wissen, dass bei zum Beispiel dem Tenantenwechsel an Rosa-Luxemburg-Platz es um mehr geht als nach geeignetem Führungspersonal für ein beliebiges Theater. Es geht um die Frage, in was für einer Stadt wollen wir leben? In welchen Verhältnissen wollen wir arbeiten, wohnen und wirken? Wem erlauben wir, unser Leben zu bestimmen und wie? Die Entwicklungen am Theaterhaus sind symptomatisch für die gesamte Stadtentwicklung als Ganzes. In Berlin lag eine historisch bedingte, einzigartige Situation vor. Im Zentrum dieser Stadt gab es günstigen, bis kostenfreien Raum im Überfluss. Unsere Stadt wurde einst zum Ort der Sehnsucht, attraktiv und lebenswert. Und für uns ist sie es immer noch. Für Freiheitsliebende und kreative Menschen aus aller Welt. Alles erschien möglich. Doch das Potenzial verpuffte, denn der Überfluss an Raum wurde nicht mit politischem Willen erhalten. Unsere Stadt wurde vielmehr der Spekulation preisgegeben und als Beute dargeboten. Berlin ist heute ein Weg vorgezeichnet, den schon andere europäische Metropolen beschritten. Ein Weg der Veränderung, ein Weg der Ausgrenzung, ein Weg der Zerschlagung jeglichen Gemeinschaftsgefühls. Exorbitante Mieten, unsichere Arbeitsverhältnisse führen zu existenzieller Angst, zu Lähmung, Resignation und Isolation. Diese Schockstarre gilt es gemeinsam aufzubrechen. Es geht um die Wiedererlangung von öffentlichem Raum, von unserem Lebensraum. Ein Jahrzehnt der Privatisierung und Kommerzialisierung und Entfremdung liegt hinter uns. Es geht um eine gemeinsame und erstrebenswerte Zukunft. Wir planen eine stadtweite, anhaltende Kunstperformance und wir laden euch alle dazu herzlich ein. Es wird Zeit, dass öffentliche Güter wieder öffentlich verhandelt werden und dafür werden wir sorgen. Schließt euch uns an, vernetzt euch mit uns und lasst die Stadt zurückerobern. Der Vorhang ist gefallen, macht die Stadt zum Theater und das Theater wird zur Stadt. Ja, die Volksbühne wurde mittlerweile wieder geräumt. Und wir verlassen auch schon wieder unsere kurze politische Rundschau mit einem Statement einer beteiligten Person, welches am zweiten Abend der Besetzung geäußert wurde. Ich finde es sogar tatsächlich sehr wichtig, ein Signal zu setzen, dass wir ganz viel mit dem zu tun haben, was die Mainstream-Medien unter einer linken Szene oder einer linksextremen Szene verstehen zu setzen. Also, dass wir quasi uns solidarisieren mit Gefangenen, mit den Leuten aus dem Hambacher Forst, die das besetzt haben, mit den Gefangenen des G20-Gipfels, mit den Geräumten der Friedel 54 und dass da einfach ein Standing geschrieben wird, beziehungsweise ein Standing gemacht wird, dass man eben sagt, ja, wir haben in Hamburg vielleicht Steine geschmissen und die halbe Innenstadt kaputt gemacht, aber guckt euch mal an, was wir hier gerade geschafft haben, was wir hier gerade machen, so, das, wie toll das ist. Das ist doch eine viel coolere Sache als irgendwie jedes doofe Theater, was man irgendwie am Kurfürstendamm findet. So, hier können die Leute selbst ihre Ideen entwickeln, ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Hier kann auch professionelles Theater gespielt werden, hier ist alles möglich. Ich denke, das ist vor allen Dingen wichtig, dass es eben ein Raum der Möglichkeiten wird. Jetzt kommen wir zu einem Bericht über die Libertären Tage in Dresden. Anfang September fanden in Dresden wieder die Libertären Tage statt. Im folgenden Beitrag möchten wir euch einen Eindruck von einer Woche voller Programm, Infos und Kulinarischem vermitteln. Die Collage basiert auf dem Interview mit einer Orga-Person sowie zahlreichen Eindrücken von BesucherInnen dieses schönen Events. Also vielleicht fange ich kurz an. Ich glaube, das sind die vierten Libertären Tage. Die ersten haben so 2010/11 stattgefunden und wurden damals vom Libertären Netzwerk Dresden organisiert. Dann gab es quasi so eine Pause, was damit zu tun hat, dass sich das Netzwerk ab einem bestimmten Punkt aufgelöst hatte. Und letztes Jahr wurden die zum ersten Mal wieder reaktiviert. Das heißt, letztes Jahr und dieses Jahr haben sie quasi wieder stattgefunden. Die Idee ist quasi, libertäre, anarchistische, antiautoritäre Ideen durch verschiedenste Veranstaltungen und Themen präsent zu machen und das halt gebündelt in einer Woche, um quasi einfach ein bisschen mehr Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit zu erreichen. Hallo, ich habe versucht, einen Workshop Verstehen zu geben und bin dabei darauf eingegangen, wie in Kommunikation, aber auch im Zwischenmenschlichen Missverständnisse entstehen, wie man sie vielleicht entdecken kann, was man vielleicht tun kann, um sie auszuräumen. Und sind so ein bisschen auf so die Ebenen eingegangen, in denen wir kommunizieren, wie man auch so ein bisschen den emotionalen Ballast in Gesprächen einbedenken muss und haben dann am Ende versucht, auch ein bisschen auf aktuellere Probleme dabei mit einzugehen. Also was zum einen für uns ein wichtiges Thema war, was sich in verschiedenen Workshops wiedergespiegelt hat, war jetzt einfach die Nähe zu den Wahlen. Deswegen war auch das Slogan dieses Jahr von den Libertären Tagen, wir wählen die Anarchie. Und genau, es gab quasi verschiedene Workshops und Vorträge zu Demokratiekritik, Parlamentarismus, Repräsentationssystem und aber auch die Suche nach eigenen Perspektiven und so eine Frage, wie können wir uns aber solidarisch organisieren als eine Alternative eben zu einem parlamentarischen Repräsentationssystem. Hallo, ich war auch heute zum Kikla und auch in Kombination mit der Buchtauschbörse und es war sehr schön zu sehen, dass es noch motivierte, politisch mehr oder minder aktive Menschen gibt, die gute Laune haben. Auch das gibt es noch in Dresden. Also was, glaube ich, ziemlich cool war, wir dieses Jahr einen Wheelchair-Skating-Workshop, das heißt Menschen mit und auch ohne Rollstuhl konnten daran teilnehmen, weil es eben Rollstühle gab, die zur Verfügung gestellt würden. Das heißt, auf der einen Seite so, also der Anspruch von den Menschen, die den Workshop machen, ist so ein bisschen Empowering von Leuten, die selber im Rollstuhl sind, um zu zeigen, hey, das gibt ganz viel Potenzial. Und neben so klassischen Sportarten, die Leute halt bisher so machen, ne, die halt alles so gibt, wie alle Leute das so machen, halt Skaten einfach ein bisschen cool ist. Und aber eben auch Menschen die Möglichkeit zu geben, die nicht im Rollstuhl sind, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Okay, also wie ist das eigentlich, ne? Darauf angewiesen oder eben eigentlich eben nicht darauf angewiesen zu sein, aber wie fühlt sich das denn an, in so einem Rollstuhl zu sitzen und genau da einfach so ein bisschen Horizonte zu öffnen. Ja, keine Ahnung, es gab super viele. Es gab ein Free Market am Wochenende. Es gab zwei verschiedene Sachen. Es gab einmal einen kostenlosen Büchermarkt, den gab es auch schon letztes Jahr zu den Libertären Tagen. Und dann gab es Kinderkleidung Austausch. Das findet schon das fünfte Mal statt und ist auch unabhängig von den Libertären Tagen eine Initiative, die ungefähr alle 2 Monate eine Veranstaltung macht, wo Menschen Kinderkleidung und Zubehör zu Kindern, bis Kinderwagen bis Stoffwindel oder so, nicht unbedingt tauschen können, aber sie können Sachen bringen und Sachen mitnehmen. Man kann auch nur bringen und auch nur mitnehmen. Mhm. Und die Idee ist einfach, dass nicht immer alles neu gekauft werden muss, weil Kinder auch eher rauswachsen, als die Sachen kaputt gehen. Und in Dresden gibt es da zwar Orte für, wie den Kaleb, aber wir haben gedacht, es ist auch cool, was zu machen, was halt zum Beispiel keinen christlich-fundamentalistischen Hintergrund hat und auch wirklich kostenlos ist. Und wir sind heute das erste Mal in der Friedrichstadt und super gut angekommen, ganz viele Leute. Ich glaube, die Person, die am weitesten angereist war, kam aus Chemnitz. Genau, es gab einfach jeden Abend, genau, gab es Essen, dass die Leute halt auch, also weil sozusagen es war immer darauf angelegt, es findet in einem Ort statt, wo dann mehrere Vorträge sind und genau, Leute dann auch, es wurde halt gekocht von verschiedenen Kochkollektiven und ja, so auch sozusagen verschiedene Gruppen eingebunden, um das so gemeinsam zu gestalten. Well, I have literally nothing to say apart of that the food was really awesome and it was the best food I have ever tasted. Also die Vorbereitung lief eigentlich dieses Jahr über das anarchistische Netzwerk Dresden. Das heißt, es sind jetzt nicht so explizit Gruppen, sondern es sind halt verschiedene Leute, die sich irgendwie so in dem Netzwerk organisieren, die sich an der Vorbereitung beteiligt haben. Und wir haben halt geguckt, also für uns war es wichtig, dass wir eben selbstorganisierte, nicht kommerzielle Orte aussuchen für unsere Veranstaltungen. Und tatsächlich ist Dresden dann doch immer größer als gedacht. Das ist eigentlich ganz cool. Also wir versuchen halt dadurch, dass wir eben die verschiedenen Orte aussuchen, zum einen eben diese Orte auch vorzustellen, dem Publikum, und die damit halt eben einfach einzubinden in das Konzept der Libertären Tage und auch aufzuzeigen, wie eben so selbstorganisierte Räume funktionieren können. Me ha gustado mucho. Es hat mir gut gefallen, dass hier so diverse und bunte Leute waren. Auch die Vorträge waren spannend. Ohne Deutsch zu sprechen, war natürlich alles etwas komplizierter, aber trotzdem gut. Oder warum ich es ja auch wichtig finde, dass es diese libertären Tage gibt, dass es eben so eine diffuse Idee von einer linksalternativen, radikalen, wie auch immer verorteten Szene gibt in Deutschland, aber zum Beispiel eben so explizit anarchistische Themen oder anarchistische Perspektiven oft gar nicht so klar oder präsent sind. Und deswegen denke ich, dass durchaus Leute, die sich vielleicht auch als politisch verstehen oder irgend so ein Gefühl dazu haben, auch durchaus das erste Mal mit so anarchistischer, vielleicht so theoretischer oder auch praktischen Ideen in Berührung kommen, weil es vorher einfach nicht präsent war. Genau, also ich denke, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es groß über ein Spektrum von Leuten, die sich eh politisch interessieren, hinausgeht. Also das wahrscheinlich nicht, aber tatsächlich für das Spektrum, was da ist, ja, gibt es durchaus spannende Impulse und Inputs, die Leute vielleicht sonst vorher nicht gehabt haben. Ja. Ja, hallo, ich bin Dera aus Leipzig, ich bin auch mal wieder hier, das ist schön. Ich war hier zum letzten Mal 2009. Sehr schick hier, was die Leute hier zusammenstellen. Bin sehr froh. Bisschen schade, dass da Veranstaltungen mal zeitlich zusammengelegt wurden. Ansonsten schick. Also wir haben dieses Jahr zum ersten Mal die Sachen auch aufgenommen, die Workshops. Nicht alle, aber so ein paar Vorträge. Das heißt, wir werden die dann auch später nochmal dokumentieren, dass auch Leute, die nicht da sein konnten, auch sich dann nochmal anhören können. Das wird dann einfach auf der anarchistischen Netzwerkseite Dresden veröffentlicht werden, beziehungsweise auf der Libertäre Tageseite. Aber ich sage jetzt mal die anarchistische Netzwerkseite, weil die einfacher ist. Und zwar ist die einfach and.notraces.net. Also no traces wie keine Spuren, halt in Englisch. Genau. Okay, also ich bin frisch nach Dresden gezogen und hatte vorher von den Libertärentagen noch nichts gehört und war jetzt das erste Mal da und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht und es gefällt mir super gut. Ich war jetzt bei ein paar Workshops und habe auch verschiedene Einrichtungen dadurch kennengelernt, die ich vorher noch gar nicht kannte, was mir sehr gut gefallen hat. Es gibt überall veganes Essen, was super ist für mich als Veganerin und so. Also man wird versorgt, man kriegt einen Input. Und so, also ich bin wirklich sehr überzeugt. Ich habe auch einen Hund, den konnte ich auch überall mitnehmen. Das war auch kein Problem, was ja öfter mal bei anderen Veranstaltungen ein Problem ist. Deswegen, also ich bin sehr zufrieden und ich werde auf jeden Fall das nächste Jahr wiederkommen. Also ich glaube, aus dem Erfolg jetzt auch beider Jahre, denke ich, wäre es schade, wenn wir es nächstes Jahr nicht nochmal machen. Ja, also ganz persönlich bin ich erstmal froh, dass die Woche auch vorbei ist, weil es dann durchaus auch relativ viel zu tun gab. Und da wäre es schon auch manchmal cool, wenn sich noch mehr Leute auch einfach tatsächlich an der Organisation beteiligen, weil ja manchmal tatsächlich wir zwar vielleicht theoretisch irgendwie so eine Idee von einer gerechten, freiheitlichen Gesellschaft haben, aber dass das bedeutet, dass auch alle Sachen geteilt werden müssen, das heißt auch die Verantwortlichkeiten, ist manchmal offensichtlich noch nicht so ganz präsent. Aber ja, also ich denke eigentlich schon, dass es das nächstes Jahr wieder gibt. Aber nee, also es gibt jetzt keine konkreten Ideen, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es die nächstes Jahr wieder geben wird. Jetzt Musik von Killer P, Rest in Power. Anthem, Killa P, Mr. Rude, Neon, yeah. Έτος ελέγχου, μοιάζει με επανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλος λύσαξε και άρχισε να φρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεχειρίσει απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα, τώρα έχω και τα βέλα τρομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράτα και μια σέρκοβα. Γαμώ τη μου, γι' αυτό έφυγε ο Τζουλιάνι ρε στη Γένοβα. Κατά τα γέροχο βλέμμα του αετού με φυλάνε κάθε μέρα από το μάτι του κακού. Είμαι Ευρωπαίος, συμμαχός με υπερδύναμη. Να πάω να γαμηθείτε ρε, είσαστε τύρανοι. Ξέσπασμα οργής από το κύριο δρόμο ξέβρασμα. Κέρασμα φωτιάς υπεύθυνος στην όδο έναυμα. Είμαι η βενζίνη στο μπουκάλι μιας κουκούλας. Και με μονωμένο περιστατικό μιας φορά. Der Sommer ist ja leider vorbei, aber zur Erinnerung an wärmere Tage und sinnvollen Zeitvertreib gibt es jetzt ein Interview zum vergangenen Klimacamp im Rheinland, das im August stattfand. Zwischen dem 18. und dem 29. August 2017 fand im Rheinland das diesjährige Klimacamp statt. Nach der Massenaktion in der Lausitz war auch Ende Gelände wieder im Rheinland zu Gast und organisierte auch dort eine große Aktion zivilen Ungehorsams. Wir haben mit einer Person gesprochen, die auf dem Klimacamp unterwegs gewesen ist. Du warst dieses Jahr beim Klimacamp im Rheinland und bei Ende Gelände dabei. Welche Aktionen gab es denn da überhaupt? Was habt ihr so erreicht? Ende Gelände war dieses Jahr Teil der Aktionstage im Rheinland. Das war ein Konzept, was wir zum ersten Mal probiert haben, wo wir so ein bisschen angelehnt an die Wendland-Aktionen versucht haben, möglichst viele verschiedene Akteure zusammenzubringen, die gegen Kohle protestieren und für Klimagerechtigkeit. Und da waren dabei Ende Gelände als große Massenaktion. Es gab aber auch Kleingruppen, die dem Ruf von Zucker im Tank, das war eine Kampagne für Kleingruppenaktionen, gefolgt sind. Dann gab es eine Rote Linienaktion von lokalen Bürgerinitiativen und Groß-NGOs. Dazu kam Kohle ersetzen vom Jugendnetzwerk für politische Aktionen. Also es haben sich viele verschiedene Akteure an diesen Aktionstagen beteiligt. Wir haben angefangen mit Ende Gelände mit unseren Massenaktionen am Freitag und sind da auf die Schienen vor dem Kraftwerk Neurath, dem dreckigsten und ältesten Kraftwerk Deutschlands, gegangen und haben dafür 6 Stunden blockiert. Wir haben damit auch sozusagen Kohleinfrastruktur direkt blockieren können, so wie wir das angekündigt haben, und CO2-Emissionen verhindert. Das war ein Riesenerfolg für uns. Und vor allem aber, dass einfach so viele Menschen sich insgesamt beteiligt haben an den Aktionstagen und sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir machen zivilen Ungehorsam, wir machen Kleingruppenaktionen, wir machen Rote Linienaktionen, und in ihren jeweiligen Aktionsformen sich aber unter einem Ziel zusammenfinden konnten, nämlich zu sagen, Kohle muss hier sofort aufhören in Deutschland und wir sind der Braunkohle-Weltmeister, wir zerstören hier das Klima, das ist ungerecht und wir müssen jetzt damit aufhören. In den Medien konnte man ja viel lesen, Schienenblockaden, Leute sind in den Tagebau gegangen, haben den Bagger auch besetzt. Kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen? Ja, das waren verschiedene Aktionen. Wir haben am Freitag, hatten wir ein sehr breit aufgestelltes Aktionskonzept, wo wir versucht haben, wirklich an den verschiedenen neuralgischen Punkten Kohleinfrastruktur zu blockieren. Und der Kohletagebau ist ja so aufgebaut, dass im Tagebau gegraben wird, die Kohle gefördert wird, die dann über Förderbände auch zu Kohlezügen und dann über die Züge zu den Kraftwerken gebracht wird, wo die dann verstromt wird. Und überall an diesen verschiedenen Punkten sind Leute aktiv geworden. Also es gab die allererste Blockade von Zucker im Tank am Freitagmorgen im Tagebau Inden. Also es gibt auch 3 große Tagebaue im Rheinischen Braunkohlerevier. Das ist die größte CO2-Quelle Europas. Und da sind der Tagebau Hambach, das ist der allergrößte. Dann, den kennen viele Leute vielleicht auch vom Hambacher Forst, der ist da direkt daneben. Dann gibt es den Tagebau Garzweiler, da waren wir direkt daneben, und dann gibt es den Tagebau Inden noch. Und in allen diesen Tagebauen waren Kleingruppen oder Massenaktionen aktiv und haben einfach an den verschiedenen Punkten gestört. Und das war ein total buntes und diverses Aktionsbild. Du hast schon Zucker im Tank erwähnt. Das war so ein Kleingruppenkonzept, mehr so aus dem autonomen Spektrum, die auch direkt zur Sabotage aufgerufen haben. Interessanterweise hat man in den Medien eigentlich darüber überhaupt nichts gelesen, was da so passiert ist. Kannst du noch was zu Zucker im Tank sagen? Das war auch ein Novum dieses Jahr, dass sich eine Kampagne gebildet hat von Leuten, die gesagt haben, Kleingruppenaktionen sind wichtig, die sind effektiver als die Massenaktionen, die Ende Gelände macht. Und die sind einfach, das ist auch eine gute Aktionsform, um Aktionen zu machen. Und die haben so einen Ruf gestartet, Kleingruppenaktionen zu machen und versucht vorher Menschen darin zu unterstützen, sich zu organisieren. Und daraus sind dann bei den Aktionstagen tatsächlich auch einige Aktionen entstanden. Und insbesondere als Ende Gelände am Sonntag entschieden hat, am Sonntagmorgen, dass wir erfolgreiche Massenaktionen gemacht haben und dass wir die jetzt aber auch beenden, waren einfach ganz viele Menschen unterwegs, die gesagt haben, eigentlich haben wir noch Lust, Kohleinfrastruktur zu blockieren. Wir sind hergekommen, um uns direkt dem in den Weg zu stellen, und wir haben noch Energie, wir wollen nochmal losgehen. Und von denen haben sich dann viele nochmal in Kleingruppen organisiert und haben sich auch an Zucker im Tank gewandt und sich nochmal Wissen von denen geholt und haben sich nochmal selbst organisiert. Und das war total spannend zu sehen, wie diese Kräfte, die irgendwie da sind und Menschen, die aktiv werden wollen, das dann auch in Kleingruppenaktionen machen und sich dann selbst organisieren, was uns ja manchmal in den Aktionen nicht so gut gelingt. Und das war wirklich schön. Ich glaube, zur Presse ist es einfach manchmal, die brauchen halt gute Bilder, und gute Bilder entstehen ganz oft bei Massenaktionen und deswegen ist das ein bisschen schwieriger, die auch direkt mit diesen Gruppen in Kontakt zu bringen. Im Ganzen hat das aber schon viel besser funktioniert als in den letzten Jahren, dass tatsächlich auch der Hambacher Forst oder ZIT-Gruppen mit in die Berichterstattung einbezogen wurden und dann auch sich da die Brücke ergeben hat von, wir sind ein total breites Spektrum, wo die Rote Linienaktion ein Ende ist und Ende Gelände dazwischen steht und Zucker im Tankgruppen vielleicht nochmal das radikalere Spektrum manchmal abbilden. Und zwar aber ganz toll zu sehen, dass wir da tatsächlich auch dann noch manchmal es besser geschafft haben, diese Brücke zu schlagen von bürgerlichem zu antikapitalistischem Protest. In so einem Tagebau gibt es ja auch Leute, die da arbeiten und die sich gewerkschaftlich organisieren. Und die zuständige Gewerkschaft, die IG BCE, Bergbau, Chemie, Energie, die hatten ja gegen euch mobilisiert, gegen das Klimacamp und gegen die Aktionstage. Wie hast du das wahrgenommen? Gab es da Kontakt? Dieses Jahr haben ja auf dem Klimacamp am Anfang die Degrowth Summer School, also eine Postwachstums-Sommerschule, stattgefunden, das Klimacamp-Programm und am Ende waren die Aktionstage da zu Gast. Und im Rahmen dieser Degrowth Summer School gab es ein Podium in Erkelenz, das ist da die nächste Stadt, wo tatsächlich Jana Ajetz von der BUND-Jugend und Ende Gelände und Manfred Marisch von der EGBCE und ein Wissenschaftler und ein lokaler Anwohner auf dem Podium saßen und ins Gespräch gekommen sind. Und das war das erste Mal tatsächlich, dass die EGBCE auf ein Gesprächsangebot von sozusagen der Klimabewegung eingegangen ist. Und das war ein sehr, sehr gut, dass dieser Kontakt zustande gekommen ist, nachdem das die tatsächliche EGBCE ja uns zuerst ignoriert hat und letztes Jahr dann diese Schnauze-Voll-Kampagne sehr aggressiv gegen das Klimacamp gefahren hat. War es super zu sehen, dass überhaupt Gespräche möglich sind. Gleichzeitig würde ich auch sagen, bei diesen Gesprächen ist schon auch rausgekommen, dass einfach die Vorstellung von einer guten Zukunft ganz weit auseinander liegen, wo wir irgendwie auf Basisdemokratie, Selbstorganisierung, Subsistenz und Leben in den Grenzen des Planeten und für sozusagen Sätzen und globale Gerechtigkeit für uns ganz wichtig ist, geht es da tatsächlich vielfach eher um Versorgungssicherheit und keine Wohlstandsverluste, wie es den Leuten direkt geht. Und da sind die Perspektiven darauf, wie eine gute Zukunft aussieht, einfach zum Teil schon sehr verschieden. Und es gibt, glaube ich, auch einfach große kulturelle Unterschiede zwischen den Gruppen. Das ist beim Gespräch auf jeden Fall auch stark rausgekommen. Ist vielleicht so ein bisschen ein Symbol dafür ist auch, dass die EGBCE ein Motorradkorso sozusagen als Protest gegen das Klimacamp gemacht hat. Das ist natürlich auch ein bisschen provokativ. Wir bemühen uns aber weiter um die Kontakte, weil wir natürlich auch wissen, wir wollen die große gesellschaftliche Transformation. Wir wollen, dass sich Sachen ganz grundlegend ändern. Das heißt, dass wir auch genau die Leute mit einbeziehen müssen und genau den Leuten auch ein gutes Angebot dafür machen können, wie sie ihre Zukunft leben können in einer Gesellschaft, wie wir uns die vorstellen. Und ich glaube, da hat sich eher einfach ein bisschen kristallisiert, wie groß eigentlich die Aufgabe ist. Aber es ist ein guter Anfang, dass wir da im Gespräch sind, würde ich sagen. Bei den Massenaktionen in den letzten Jahren hat sich ja schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass viele Leute keine Lust haben, ihre Personalien abzugeben. Dieses Jahr habt ihr das sogar empfohlen, das nicht zu tun. Warum habt ihr euch dazu entschlossen und wie habt ihr das umgesetzt? Die Personalienverweigerungsstrategie machen wir schon seit 2015. Dieses Jahr haben wir das erste Mal empfohlen und so richtig, würde ich sagen, fast durchgehend auch durchgeführt. Das kommt zum einen daher, dass wir sagen, unser Protest ist einfach so legitim, dass es ungerecht ist, uns dafür bestrafen zu lassen. Das ist einfach eine Frage von, wir versuchen den Klimawandel aufzuhalten, während sozusagen staatliche Institutionen nichts tun. Uns dann von denen dafür bestrafen zu lassen, ist irgendwie unlogisch oder haut nicht hin. Der zweite Aspekt ist aber auf jeden Fall auch, dass wir nicht nur strafrechtliche Konsequenzen des Hausfriedensbruchs haben, sondern dass auch RWE uns zivilrechtlich verklagt. Also dass RWE Unterlassungserklärungen vorlegt, die Aktivisten unterschreiben müssen, wo dann drin steht, die dürfen nie wieder auf die Gelände gehen von RWE. Wenn sie das doch machen, dann müssen sie halt empfindliche Strafen in so vierstelligem Bereich zahlen. Und das heißt entweder, dass Leute Aktionen nur einmal machen können oder dass nur noch die Leute Aktionen machen können, die es sich finanziell leisten können. Und da sagen wir halt, ziviler Ungehorsam steht für uns in der Tradition von Bewegungen, die sich in demokratischen Gesellschaften Rechte erstritten haben und die dafür immer wieder Gesetze überschritten haben, die einfach ungerecht waren. Also wie die Suffragetten das gemacht haben, wie die Lesben- und Schwulenbewegung das gemacht haben oder die Anti-Atom-Bewegung. Und für uns ist halt klar, dass genau dieses Mittel oder dieses demokratische Streitmittel kein Privileg von reichen Leuten sein kann, sondern dass wir das alle gemeinsam machen wollen und dass das eine total wichtige Möglichkeit für Empowerment ist und dass wir die für alle öffnen wollen. Und das heißt dann, dass wir auch gemeinsam diese Strategie der Personalienverweigerung gehen. Und wie habt ihr das genau umgesetzt? Was passiert zum Beispiel, wenn eine Person doch in die GESA gebracht wird und Fingerabdrücke oder sowas genommen werden? Wir gehen in den Aktionen natürlich erstmal ohne Papiere los. Das ist ja sozusagen der erste Schritt dazu. Dann gab es dieses Jahr auch mehr sozusagen noch Möglichkeiten, wo Leute versucht haben, sich die Fingerkuppen mit Sekundenkleber zum Beispiel zu verkleben. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, ist aber eigentlich easy. Und wo dann noch mehr Schritte tatsächlich versucht werden, auch zu unternehmen, dass auch diese Fotos nicht so einfach zu machen sind. Der große Punkt ist aber vor allem, dass wir es alle zusammen machen. Und sobald da mehrere hundert Leute in einem Kessel sitzen, die alle nicht so einfach zu identifizieren sind, stellt sich auch schnell für die Polizei die Frage, ob sich das eigentlich lohnt. Und viele Leute wurden dann tatsächlich auch einfach vor den GESAs gehen gelassen oder dann wurden noch so halb ernsthafte Fotos von den Leuten gemacht. Von manchen wurden halt auch die Fingerabdrücke genommen. Wenn man zum Beispiel irgendwo schon mal aufgetaucht ist polizeilich in dem Bundesland, muss man sich das ein bisschen genauer überlegen, ob das eine gute Strategie ist. Aber da gibt es ja auch mal Legal Teams vor Ort, die da nochmal eine gute Beratung gewährleisten. Ist aber wirklich eine Strategie, bei der ich sagen würde, die funktioniert sehr gut in Berlin und Brandenburg, weil die Polizeigesetze da so sind, dass die einen nur 12 Stunden da behalten dürften. Und wenn man es in der Masse macht, dann kann man es halt, dann ist das ein System, was gut funktioniert. Ich habe mit anderen Leuten auch gesprochen, die beim Klimacamp unterwegs und auch an den Massenaktionen teilgenommen haben. Und da gab es immer wieder so ein bisschen Kritik an so einem Event-Charakter. Ne, dieses Jahr waren irgendwie 6.000 Leute da, die an den Protesten teilgenommen haben. Wie geht ihr mit dem Konflikt um zwischen Protestveranstalter und Dinge selber in die Hand nehmen? Es waren 3.000 Leute auf dem Klimacamp ungefähr und bei unseren Aktionen dann nochmal so 3.000 bei der Roten Linie. Wir versuchen ja mit unseren Aktionen oder ein niederschwelliges Angebot für zivilen Ungehorsam und politische Aktionen zu machen. Und ich glaube, das Dilemma, was viele linke oder linksradikale Kampagnen kennen, ist den Schritt zu gehen von Menschen, die schon in der linksradikalen Szene organisiert sind und sowieso ihr ganzes Leben total politisch ausrichten, mit denen Aktionen zu machen, zu der Normalbevölkerung, sage ich jetzt mal. Also Leute, die ihren Schwerpunkt eher auf Studium, Lehre sozusagen und die anderen Lebensumstände setzen. Und Ende Gelände bemüht sich halt genau diese Brücke zu schlagen. Also zu sagen, wir machen linksradikale Kampagnen, aber wir versuchen das Angebot so zu machen, dass ganz viele Menschen, die noch nicht so in der Szene verwurzelt sind, mitmachen können. Und daraus entsteht, glaube ich, manchmal tatsächlich dann dieser Event-Charakter. Natürlich Menschen, die eigentlich was anderes in ihrem Leben machen, kommen zu den Aktionen, nehmen an den Aktionen teil, bereiten sich unterschiedlich gut vor und gehen dann wieder. Und wir bemühen uns halt da tatsächlich so eine Radikalisierung in den Aktionen herbeizuführen. Und ich würde sagen, dass gerade dieses neue Einbinden total gut funktioniert. Also auch dieses Jahr waren wieder richtig viele Leute, deren allererste Aktion das war bei den Aktionen. Dafür zahlt man, glaube ich, manchmal den Preis, dass die Leute nicht ganz so gut vorbereitet sind und dann, man vielleicht noch ein bisschen mehr Sozialisierungsarbeit irgendwie leisten muss. Aber ich glaube, es ist ein Konzept, was in den Ende-Gelände-Aktionen und auch in den Prozessen, in denen immer wieder neue Leute kommen, wirklich gut aufgeht und was dann ja auch Spaß macht, wenn man sehen kann, hey, du warst bei der Mobi-Veranstaltung, die ich irgendwie noch 2 Monate vorher gemacht habe und jetzt bist du plötzlich hier und machst diese Aktion mit dir, schon dann auch ganz schön, eine ganz schön krasse Aktion ist. Ihr macht ja so Massenaktionen schon seit 3 Jahren. Dieses Jahr konnte man sehen, dass sich RWE da schon besser drauf vorbereitet hat. Du hast die Sache mit dem Hausfriedensbruch angesprochen. Das war ja immer so ein Problem, dass die Tagebaue nicht umzäunt waren und dann Gerichte gesagt haben, nö, ist nicht umzäunt, ist kein Hausfriedensbruch. Dieses Mal hat RWE Erdwälle aufgeschüttet und Zäune gebaut. Das zeigt ja, dass sich einerseits RWE besser, die Firmen besser drauf vorbereitet, was da auf sie zukommt. Andererseits natürlich auch die Polizei. Welche Ideen habt ihr denn, wie ihr damit umgehen wollt und wie geht's weiter? Konkret zu den Vorbereitungen von RWE und der Polizei. Ja, wir merken, es wird schwieriger, in die Tagebau zu kommen, weil sie sich an unsere Strategie anpassen können und es ja auch Kontakte zwischen der Lausitz und dem Rheinland gibt. Gleichzeitig gehen wir in diese Kampagnen mit dem Wissen, wir machen Aktionen zivilen Ungehorsams und wir begehen ja mit dem Wissen, dass wir das machen wollen, einen Rechtsbruch. Wir kündigen ja auch vorher so an. Das heißt, dass RWE sich da jetzt ein bisschen drauf vorbereitet, kann uns erstmal gar nicht erschrecken. Genau, für die kommenden Jahre müssen wir, glaube ich, sehen, wie wir weitermachen. Erstmal aber gibt es ja jetzt noch im November die UN-Klimaverhandlungen in Bonn, deren Vorsitz Fiji innehat, ein pazifischer Inselstaat, der auch vom Meeresspiegelanstieg selber stark bedroht ist. Die haben den Vorsitz inne, weil die aber nicht so eine große Verwaltung haben, wird das Ganze in Bonn stattfinden, weil da das UN-Klimasekretariat ist. Wir werden die Chance natürlich nutzen und sagen, Deutschland wird sich wieder versuchen, als Klimawandelbekämpfer und Energiewende-Vorzeigeland zu inszenieren. Und die neue Merkel-Regierung wird das auch als neuen Hochpunkt der Inszenierung nutzen. Wir werden währenddessen ins rheinische Braunkohlerevier gehen und zeigen, wo das Klima wirklich verhandelt wird. Nämlich genau da, wo die Klimazerstörung passiert und wo die deutsche Politik was machen könnte, nämlich die Braunkohleförderung sofort einstellen. Genau da werden wir unsere Aktionen machen und die Bilder von der Klimazerstörung in die Welt schicken. Wer mehr zum Thema erfahren möchte, kann das im Internet unter ende-gelände.org oder unter zuckerimtank.net. Im Folgenden möchten wir euch auf die Übersetzungskampagne von libcom.org hinweisen. Unsere Genossinnen von libcom.org sammeln derzeit Spenden für die Übersetzung von Texten, die emanzipatorischen Arbeiterbewegungen in China zugutekommen sollen. Libcom.org veröffentlicht aktuelle Berichte, Analysen und Diskussionen über Arbeitskämpfe im weitesten Sinne und verfügt über ein Archiv von über 20.000 Texten. Wie der Domainname vermuten lässt, fühlen sich die BetreiberInnen zum libertären Kommunismus hingezogen und wollen mit libcom.org einen Beitrag zu gesellschaftlicher Kooperation und gegenseitiger Hilfe leisten, sowie direkte Aktion und Widerstand im Arbeitsalltag unterstützen. Die Website ist hauptsächlich englischsprachig, das ein oder andere ist aber auch in zahlreichen anderen Sprachen zu finden. Und zwar über einen Link ganz unten auf der Startseite. Die meisten Zugriffe stammen aus den USA und Großbritannien, gefolgt von Kanada, Australien und Indien. Aus China wird die Website monatlich offiziell um die 1100 Mal aufgerufen. Tatsächlich aber wesentlich häufiger, da viele Nutzende anonym über VPN-Zugänge surfen. Sie finden auf der seit 2012 existierenden chinesischsprachigen Unterseite von Libcom bisher ein paar Dutzend Texte und erwarten sehnsüchtig mehr. So liegen nun unter anderem Texte über die vor allem von der operaistischen Bewegung initiierten Massenstreiks mit einem Fokus auf Fiat Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre in Italien für eine Übersetzung ins Chinesische bereit. Besonders hilfreich werden Berichte und Analysen über seit Jahren wiederkehrende und teils mehrere Monate anhaltende und heftig verlaufende Streiks in indischen Industriestädten wie Gurgaon bei Delhi sein. Dort sind unter anderem japanische Automobilunternehmen wie Honda und Suzuki angesiedelt, die teils auch bereits bestreikte Werke in China haben. Auch für Themen wie spezielle Herausforderungen für und Kämpfe von arbeitenden Frauen und praktische Leitfäden für die Organisierung am Arbeitsplatz und in der Community ist das Interesse groß. Das Spendenziel der Kampagne sind 3000 Dollar, von dem Ende 2000 September bereits ein Drittel erreicht war. Wenn ihr selbst, eure politische Gruppe oder Gewerkschaft auch spenden will, kann das direkt auf gofundme.com/chinatranslate getan werden. Den Link findet ihr auch auf unserer Website aradio.blogsport.de. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Der deutschsprachige Blätterwald, sowohl der journalistische wie der eigentliche, begann sich im September zu färben. Inwiefern sich das auf die typischen Anarchiesichtungen ausgewirkt hat, haben wir für euch selbstredend in unserer Kategorie »Wo herrscht Anarchie?« dokumentiert. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Neuer Monat, neues Glück. Und was macht glücklicher als die Anarchie? Eben nichts. In unserer kleinen Rückschau über die Umtriebe der Anarchie in der deutschsprachigen Presselandschaft blicken wir dieses Mal auf ein buntes Anarchie-Potpourri. Denn Anarchie, die herrscht nun mal überall. Ob im Finanzmarkt, im Verkehr oder auf dem Eis. Die Anarchie ist in der Vorwärtsbewegung begriffen. Unter dem Titel Nostalgie und Anarchie herrschen auf dem Eis berichtet Zentral Plus, das Online-Magazin für Luzern und Zug aus der Schweiz, über ein ungewöhnliches Eishockeyspiel zwischen dem Eissportverein Zug und dem Eissportverein Zug. Im Artikel heißt es dann auch: Nach diesem Glanzpunkt rief Aufstiegstrainer Andy Murray die Anarchie aus, indem er sämtliche Spieler aufs Eis schickte. In den letzten beiden Minuten überschlugen sich die Ereignisse, womit auch das vermutlich angestrebte Ergebnis von 6-7 knapp verpasst wurde. Selbst ein Penalty-Schießen wurde spontan und einvernehmlich eingelegt, womit sich einmal mehr klar zeigt, auch in der Schweiz gibt es sehr viel Potenzial für anarchistische Aufruhr. Aufruhr verursacht auch ein Dekret des saudischen Königs Salman. Nein, es werden weder die Todesstrafe aufgehoben, noch andere Dinge dieser Art. Nein, Frauen dürfen jetzt auch Auto fahren. Ob sich der König damit allerdings einen Gefallen getan hat, ist völlig ungewiss, denn wie RP Online zu berichten weiß: Es ist die Missachtung jeglicher Regeln. Es wird rechts überholt, es wird links überholt, es wird gehupt, es wird geschnitten. Und wenn Stau ist, fährt man links daran vorbei, obwohl dort niemand fahren darf. Es herrscht Anarchie auf den Straßen. Ob das nun am neuen Freiheitsgefühl saudischer Autofahrerinnen liegt, wissen wir nicht. Aber den revolutionären Charakter des Autos haben wir in jedem Fall unterschätzt. Eine andere Sache haben wir auch völlig unterschätzt. WhatsApp. Ja, Denn RP Online weiß auch etwas zu diesem Thema. Haben die einen Anarchie-Themenmonat ausgerufen oder ist das schon die Auswirkung der florierenden anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr? In dem Artikel heißt es schließlich: Genau genommen herrscht auf WhatsApp Kommunikationsanarchie. Wie kommt RP Online zu dieser Einschätzung? Weiter heißt es: Denn niemand muss den anderen mehr zu Hause am Festnetz abpassen. Es gibt auch kein langes Klingeln mehr. Keinen Zwang, ranzugehen. Keinen lauten Anrufbeantworter. Nur ein kurzer Signalton und eine geschriebene Nachricht, auf die man reagieren kann, wenn es einem in den Kram passt. Tja, vorbei mit der Tyrannei von Handys. Es lebe die Anarchie app-erprobter Smartphones. Wir widmen uns auch diesen Monat dem neuen Deutschland aus Berlin. Der Artikel glänzt gleich mit einer leicht schrägen Aufzählung. Der amerikanische Traum ist seit jeher auch ein Albtraum für andere. Indigene, Sklaven, Linke, Bisons können ein Lied davon singen. Es geht um die USA und zwar in den 1970ern, denn wie es im ND heißt: 1971 herrscht rings um den Broadway Anarchie. Geht es etwa um die Hippies? Nein. Autor Jan Freitag beleuchtet das Thema Anarchie aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ausgerechnet das Fernsehen hat dafür gesorgt, dass die Mittelklassekultur aus Theatern, Restaurants und Tanzläden am Times Square durch Stundenhotels, Fastfood und Table Dance ersetzt wurde. Ah, anarchistische Konsum- und Kulturkritik also. Mittelklassekultur und Fastfood in einem Aufwasch abfertigen. Wo findet sich das? In der neuen Serie The Deuce. Beim US-amerikanischen Sender HBO. Wir bleiben beim Thema Kultur und schauen jedoch auf ein lokales Thema. Oder besser gesagt, hören. Gestern betrat der neue Volksbühnenintendant Chris Derkorn mit 200 Schaften der Polizei sein Theater, was eigentlich seit einer Woche gar nicht mehr sein Theater war. Das hören wir in der Einleitung zum Freitagskommentar bei RBB Radio 1, den dieses Mal Hajo Schumacher, Kolumnist der Morgenpost, hält. Ja, die Frage ist ja, ist die Volksbühne der richtige Ort für sowas? Nein, ist der völlig falsche Ort, weil da werden ja hochwichtige Proben gestört, total renommierte Intellektuelle sind da bei der Arbeit. Ja, das wäre sicherlich eine Sichtweise. Aber wie geht's weiter? Wie kommen diese jungen Menschen dazu? Haben die denn keine Arbeit? Was sollen dette, ja? Und genau deswegen war die Volksbühne genau der richtige Ort. Wo soll denn sonst das letzte bisschen Anarchie stattfinden in dieser Kulturfunktionärsstadt? Deswegen ist auch so herrlich, wenn alle gestressten Oberanpasser bis ins Abgeordnetenhaus hinein aufstöhnen, dass sich sowas nicht gehört. Staub zu Glitzer hieß die Truppe, glaube ich. Das war Sand im Getriebe. Hui, da brauchen wir tatsächlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Anarchie ist Glitzer. Anarchie ist Sand im Getriebe. Allein machen sie dich ein. Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag. Und jetzt ein weiteres Beispiel für Solidaritätserfahrungen. Die folgende Anekdote wurde uns per Mail zugespielt und wir lesen sie unverändert vor. Eine Geschichte, die ich mit Solidarität verbinde, betrifft eine Freundin von mir. Die war in Mazedonien im Zusammenhang mit der Unterstützung für Geflüchtete. Ihre Gruppe hat da Essensproviante ausgelegt für Geflüchtete, die lange Wege laufen müssen. Die haben dann eine Person getroffen, die über die Grenze wollte. Die haben sie mitgenommen im Auto, im Fußraum versteckt. Und an der Grenze haben sie die Beamtinnen so lange zugelabert und abgelenkt, waren dabei auch sehr aufgewühlt und haben umso mehr geredet, dass es tatsächlich geglückt ist, die Person über die Grenze zu kriegen. Und das Schöne war, sie haben die Person dann später in einer deutschen Stadt wieder getroffen und es sieht sehr gut aus, was den Asylantrag angeht. Zum Abschluss noch ein Linktipp zur Informationsstelle Militarisierung. Die Informationsstelle Militarisierung wurde 1996 gegründet anlässlich der Aufstellung des Kommandos Spezialkräfte und weil sich damit abgezeichnet hat, dass eine Militarisierung der deutschen Außenpolitik, also Auslandseinsätze der Bundeswehr etc. Zukünftig zunehmen bzw. stattfinden wird. Konstituiert ist das als Verein mit mittlerweile etwa 300 Mitgliedern bundesweit. Wir machen Vorträge und schreiben Texte über Militarisierung. Uns ist uns dabei wichtig, zu zeigen, dass Krieg nicht irgendwas ist, was weit weg von hier passiert, sondern was das hier in Deutschland seinen Ursprung nimmt, auch hier in der Region, gerade um Tübingen. Genau, also Rückgrat ist eigentlich die Homepage. Seit mittlerweile über 10 Jahren bringen wir auch eine Zeitschrift alle 2 Monate raus. Die heißt Ausdruck, weil das eigentlich auch die Idee war, dass man eben auch schriftliches Material Friedensgruppen, Aktivistinnen und Aktivisten zur Verfügung stellt, mit dem die dann wiederum Infostände machen können oder eben auch ihre Arbeit begleiten können. Und mit das Wichtigste ist eben die Homepage. Da findet man einerseits die aktuelleren Texte in einer linken Spalte. Wir haben dann auch sogenannte IMI-Aktuells, die sind so ein bisschen versteckt rechts unten. Da kommentieren wir eben aktuelle Pressemeldungen zum Thema Militär, Außenpolitik, Rüstung und Militärstandorte. Und dann haben wir noch verschiedene größere, wichtigere Publikationen, Studien heißen die dann bei uns oder eben auch Broschüren. Da ist zum Beispiel gerade eine Studie, die sehr viel nachgefragt ist, zu den Ereignissen in Hamburg, insbesondere zu der Tatsache, dass da erstmals Spezialkräfte der Polizei mit schwerer Bewaffnung gegen Menschenmengen zum Einsatz kamen. Das ist gerade zum Beispiel ein Text, der sehr viel nachgefragt wird. Sonst, da sich die Militarisierung der deutschen Außenpolitik ja nicht in einem luftleeren Raum vollzieht, sondern sehr viel im Kontext der Europäischen Union, die ja jetzt auch zu einem Militärblock, Militärbündnis aufgebaut wird, und zur NATO, beschäftigen wir uns natürlich auch mit den Strukturen, auch so zur Konstituierung der Europäischen Union insgesamt, also da auch antidemokratische Tendenzen. Auch die Flüchtlingspolitik bzw. die Militarisierung der Flüchtlingsabwehr oder wie bei G20 eben auch die Militarisierung von Innenpolitik, von Polizei und Katastrophenschutz, das sind auch so Themen, mit denen wir uns natürlich beschäftigen. Wir haben dieses Jahr zum 18. und 19. November wieder einen Kongress vorbereitet. Und zwar geht es dieses Jahr um Krieg im Informationsraum. Der Kongress wird in Tübingen im Schlatterhaus stattfinden und Anlass für die Themenwahl ist einerseits die Aufstellung des Kommandos Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr. Also das ist jetzt der Informationsraum und das heißt einerseits die militärischen Kommunikationsstrukturen, andererseits aber tatsächlich auch der öffentliche Diskurs jetzt zu einem militärischen Handlungsfeld sagen wir mal, erklärt wird oder verstärkt als militärisches Handlungsfeld gesehen wird. Und deswegen wollen wir uns auch mit beiden Aspekten beschäftigen. Einerseits, was für Kommunikationsstrukturen, Satelliten, Kabel, welche entsprechenden militärischen Einheiten gibt es, aber andererseits die ganze Einflussnahme der Bundeswehr und mit ihr verwickelter Akteure auf den massenmedialen und öffentlichen Diskurs. Wir wollen dann auch, also nicht nur informieren darüber, was stattfindet, sondern zumindest auf dem Abschlusspodium wollen wir auch die Frage stellen, was denn diese aktuellen Entwicklungen, also strategische Kommunikation, auch eine militärische Beeinflussung der öffentlichen Meinung, aber auch, sagen wir mal, von rechter Seite Fake News und so eine Verunsicherung der Gesellschaft und so eine Stratifikation von Öffentlichkeiten, von Teilöffentlichkeiten, auch von so okkulten Verlagen, was das eben für soziale Bewegungen und für politisches Handeln bedeutet. Weil gerade in der Friedensbewegung gibt es ja auch das Problem von Querfrontbildung, von Verschwörungstheorien, von entsprechenden Spaltungstendenzen auf der anderen Seite. Und da wollen wir uns zumindest mal annähern, auch an den Umgang mit diesen aktuelleren oder brisanter werdenden Themen zu finden. Die Homepage der Informationsstelle Militarisierung und alle Informationen zum Kongress im November findet ihr unter www.imi-online.de. We'll be right back. Ja, das war's schon wieder für diesen Monat. Wir gehen jetzt die Kerzen ausblasen, sowie unseren Coupon im Schwimmbad einlösen und wir hören uns dann wieder im nächsten Monat. Kontaktieren könnt ihr uns derweil unter aradio-berlin@riser.net oder über den Blog aradio.blogsport.de oder über Twitter @aradio_berlin. Bis dahin, viel Spaß und passt auf euch auf.